Größe macht mich klein. Du darfst mein Bestrafer sein, ja. Bestrafe mich, du meinst ja, und ich denk nein. Schließ mich ein in dein Gebet, bevor der Wind noch kälter weht. Deine Größe macht mich klein, du darfst mein Bestrafer sein. Du darfst mein Bestrafer. Sein. Du darfst mein Bestrafer sein.